Es kann eine Art Selbstvergewisserung sein, vielleicht auch eine Utopie, die man als Gesellschaft entwirft. Ein Ideal dessen, was man eigentlich gerne wäre und wo eine gemeinsame Reise hingehen könnte. Im Grunde kann man sich eine nationale Tiefengeschichte als den packenden Werbeslogan eines Landes an sich selbst vorstellen. Im Falle der USA lässt sich die Deep Story recht gut aus der sozioökonomischen Geschichte des Landes herauslesen. Wir haben sie zu Beginn des Buches als Erzählung des selbstbestimmten Selbstverwirklichers benannt. Jeder kann sein eigenes Glück schmieden, wenn er sich nur genug anstrengt und fleißig seine Träume verfolgt, entsprechend dem Pursuit of Happiness, dem Streben nach Glück, das traditionell beim Tellerwaschen anfängt und beim Millionärsein aufhört. Es ist das neoliberale Menschenbild schlechthin und damit die Urerzählung der USA. Doch welche Rolle spielt sie heute tatsächlich noch? Aus ihren Gesprächen mit Trump-Wählern konnte Hochschild das Bild einer großen Warteschlange vor einem Berg herausarbeiten. In der Selbstwahrnehmung dieser Anhängerschaft wartet jeder brav, bis er oder sie an die Reihe kommt, um dann zu versuchen, durch protestantische Arbeitsethik, Pioniergeist und Einhaltung der Regeln den Sehnsuchtsberg des American Dream zu besteigen. Aufgrund der sozioökonomischen Struktur der USA ist es jedoch eine traurige Tatsache, dass in dieser Warteschlange weiße Menschen weiter vorne stehen. Nicht weiße, marginalisierte oder diskriminierte Personen sind dagegen weiter hinten platziert und brauchen daher wesentlich länger, um sich auf einem steinigen Weg bis zum verheißenen Gipfel vorzuarbeiten. Wenn nun diese Minderheiten offensiv Unterstützung einfordern, stellt es sich für die weiße Arbeiterklasse so dar, als würden sich auf einmal Menschen, die doch immer hinter ihnen standen, schwarze Menschen, Einwanderer, Frauen, an ihnen, den treuen und geduldigen Amerikanern, vorbei nach vorne drängeln. Oder, noch schlimmer, als würden diese vom Staat und seinen Institutionen mit Hilfe von Gleichstellungsprogrammen vorbeigeschleust. Etwa wenn öffentliche Einrichtungen marginalisierte Personen bei Bewerbungen bevorzugen, um gewisse Quoten an Vielfalt zu erfüllen. Aus der subjektiven Sicht der weißen Arbeiterklasse sind solche Bevorzugungen nicht nur ungerecht, sondern im Grunde ein Verrat am kollektiven Ideal, dem meritokratischen Märchen, wonach man sich seinen sozialen Platz und Aufstieg selbst verdienen kann und muss.